Allora io direi adesso che molto semplicemente passiamo il microfono al professor Luis, che è anche forse la prima volta che viene a Trento, eccetera, e che però è il primo a parlare, quindi lo ringrazio. Oda, filai che si sbessa da su. È meglio? Sì, allora bisogna dire a Gozzi che... Allora, sullo Stato di diritto, il professor Klaus Luis della città di Colonia, der Begriff des Rechtsstaates in der Staatsrechtslehre der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere bei Lorenz von Stein, Rudolf von Ganz. Farà da pendant italiano, professor Giulio Cianferotti, lo Stato di diritto e la scienza giuridica italiana. Grazie. So, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist etwas schwierig, als Erster anzufangen, angesichts der Tatsache, dass wir hier interdisziplinar arbeiten. Sind so ein paar Fachrichtungen aufgezählt worden, die hier vertreten sind, also Politologen, Soziologen, Historiker. Eine Fachrichtung, die ich repräsentiere, ist vergessen worden. Ich bin nämlich von Haus aus Romanist. Also, ich weiß nicht, wie ich mich dann hier mache. Deswegen habe ich mich auch bei meiner Arbeit etwas beschränkt auf Gneist schließlich, und zwar aus verwandtschaftlichen Gründen. Gneist war auch Professor für römisches Recht, und ich habe Stein erstmal ein bisschen beiseite gelassen, damit es nicht zu viel wird. Gneist, über den ich also berichten soll, war zu seinen Lebzeiten einer der bekanntesten deutschen Juristen. Und das zeigt sich schon daran, dass er nach Savigny der Erste war, der in den Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste aufgenommen wurde. Nach seinem Tode ist es aber um Gneist dann sehr schnell still geworden, viel schneller als um Savigny, der heute noch in aller Munde ist. Und das liegt vielleicht, könnte man vermuten, in erster Linie daran, dass er mit dem, was er gelehrt hat, zum Zeitpunkt seines Todes schon längst überholt war. Und der Kern der Lehre von Gneist, den wir nun betrachten wollen, in eine Biografie von Gneist eingebettet, ist eben mit dem Stichwort vom sozialen Königtum zu bezeichnen. Damit war also im Grunde Gneist, wäre die Vermutung, als er starb, schon überholt. Spätestens nach den Wirtschaftskrisen der 70er Jahre war ja allen klar, dass der Staat auch aktive Wirtschaftspolitik betreiben müsse und dass diese Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik durch die Arbeit des Parlaments vorangetrieben werden müsse, mehr als durch die Person des Monarchen. Das ist eigentlich auch bereits in den ersten Jahren nach der berühmten kaiserlichen Botschaft von 1881 immer deutlicher hervorgetreten, insbesondere in dem Maße, in dem Sozialdemokraten und Zentrum an Stimmen im Reichstag zunahmen. Und für einen Privatrechtshistoriker ist aber immer ein interessantes Datum das Jahr 1896, in dem zum ersten Mal eine Koalition von Zentrum und Sozialdemokraten bei der Abstimmung über das BGB einige soziale Vorschriften durchgebracht hat, insbesondere den Paragraphen 138 Absatz 2. Was dann also noch von Gneist auf die Dauer überblieb im Bewusstsein der deutschen Juristen, war im Grunde nur sein Anteil an der Diskussion über die Selbstverwaltung der Gemeinden und über die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Aber damit schien man nicht allzu lange Eindruck machen zu können. Die Görres-Gesellschaft würdigt in dieser Hinsicht in ihrem Staatslexikon im Jahre 1959 Görres noch mit einigen lobenden Worten, kritisiert ihn aber hauptsächlich als ein Befürworter der Zivilehe, als Feind der Konfessionsschulen und auch als Feind der Jesuiten. Und angesichts dessen hält die neueste Auflage des Staatslexikons der Görres-Gesellschaft ein Stichwort Gneist überhaupt für überflüssig. Aber auch die andere Seite kann sich nicht echauffieren im Grunde über Gneist. Bei Gall oder Wähler oder ähnlichen Autoren spielt Gneist überhaupt keine Rolle. Lediglich im Erlerschen Handwörterbuch, wo man es eigentlich nicht vermuten würde, wird Ridder sehr deutlich und teilt Gneist der Anpassungsbewegung des deutschen Liberalismus zu, die für Jahrzehnte die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Status quo im Bismarck-Wilhelminischen monarchischen Obrigkeitsstaat garantiert habe. Ich meine aber, dass man der Person von Gneist durch ein solches Urteil nicht ohne weiteres gerecht wird und sicher aber auch nicht dadurch, dass man ihn einfach verschweigt. Denn Gneists Lehre war eigentlich in ihren prinzipiellen Anliegen viel grundsätzlicher und fundamentaler, als es die Stichworte Jesuitenverein, Konfessionsschule, Selbstverwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit vermuten lassen. Natürlich sind auch diese Dinge wichtig, und Gneist selbst hat sich auf Lorenz von Stein berufen. Stein hat da gesagt, die Freiheit eines Staates ist wesentlich nach dem Maß der Selbstständigkeit der Selbstverwaltung zu messen. In meiner Sicht hängt die Sache ein bisschen an dem Wort wesentlich, ist wesentlich zu messen. Gneist nämlich macht aus dem Wesentlich ein Allein. Also Gneists Anliegen ist im Grunde, dass neben einer richtig organisierten Selbstverwaltung, die natürlich durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit auf ihre Rechtsmäßigkeit hin kontrollierbar ist, dass daneben eine demokratische Regierung, ein parlamentarisches System völlig überflüssig ist, als Garant für die Freiheit. Ja, im Grunde nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich. Also nicht wesentlich wird die Freiheit im Staat gemessen an der Selbstverwaltung, sondern allein. Alles andere ist überflüssig und wie gesagt, wie der Parlamentarismus, ist sogar schädlich. Damit war also im Grunde das wichtigste Anliegen von Gneist, wenn wir das mal etwas überspitzt formulieren, ein Kampf gegen die parlamentarische Demokratie und ein Eintreten für die Beibehaltung der Monarchie. Das ist also im Grunde bei Licht betrachtet das Hauptziel seiner beiden Monographien, die nationale Rechtsidee von den Ständen und das preußische Dreiklassenwahlrecht und das andere Buch über den Rechtsstaat führt auf dasselbe Ziel zu. Die Sache ist aber eigentlich nicht damit erledigt, wie Ritter es tut, dass man sagt, das war also die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Status quo im Bismarckreich. Denn ich glaube, man muss vielleicht noch mal versuchen, die Sache grundsätzlicher zu nehmen und versuchen, Gneist reinzustellen in die Diskussion über den Wert des Parlamentarismus zu dieser Zeit überhaupt. Und die Forschung in diesem Punkt ist ja eigentlich, meine ich, bisher an Gneist vorübergegangen, vielleicht eben deswegen, weil bei seinem Tode 1895 die Sache im Grunde dann doch schon ausdiskutiert war. Aber trotzdem finde ich, dass man Gneist eine Rolle zuerkennen sollte in dieser Diskussion, also neben Laband, Mohl, Jelinek, Schmoller und wer sonst dann noch eine Rolle spielt. In diesem Sinne ist im Übrigen Gneist schon mal gewürdigt worden von dem Einzigen, der ihm bisher eine Biografie gewidmet hat, nämlich von Eugen Schiffer im Jahre 1929. Und Eugen Schiffer stellt bezeichnenderweise eben sein in der Krise der Weimarer Zeit, nicht, stellt also Schiffer bezeichnenderweise seine Biografie über Gneist in einen Zusammenhang hinein, der tendenziell kritisch ist gegenüber der parlamentarischen Demokratie und in einen Geist, der im Prinzip bedauert, dass die Monarchie nicht bestehen geblieben ist und dafür gesorgt hat, dass die Gegensätze im Staat ausgeglichen werden mit Mitteln, zu denen der Parlamentarismus, wie sich 1929 zu zeigen schien, eben gar nicht in der Lage ist. Aber auch noch in einer anderen Weltgegend spielt Gneist unter diesem Aspekt in der wissenschaftlichen Diskussion eine gewisse Rolle, nämlich in Japan seltsamerweise. Und getragen wird da die Diskussion, was vielleicht noch seltsamer ist, von zwei Jesuitenpatres, die an Hochschulen in Tokio lehren. und von denen der eine deutschstämmig ist und der andere Amerikaner. Aber in Japan spielt das noch eine Rolle. Die japanischen Historiker rezipieren ja auch diese Diskussion und beschäftigen sich selbst damit. Also das würde heißen, dass man in Japan eben vielleicht auch noch ein Gefühl dafür hat, dass man am Ende des 19. Jahrhunderts nicht unbedingt ein abgefeimter Zyniker der Haltung bonapartistischer Macht war, wenn man kritisch über den Parlamentarismus nachdachte. Prinzipiell. Man muss sich fragen, wie kommt Kneißl also in diese Diskussion rein? Und das ist wie folgt zu erklären. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. In der Diskussion über die Gründe, die Japan in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs geführt haben, spielt natürlich heute auch die japanische Verfassung des Jahres 1889 noch eine große Rolle. Und die Frage ist also immer, ob diese Verfassung dazu beigetragen hat, Japan in die Katastrophe zu führen. Die Antwort ist stets ja. Alle sind sich darüber einig, dass die Verfassung von 1889 einen Beitrag geleistet hat. Die Begründungen dafür sind aber zwei sehr verschiedene. Da gibt es zwei Schulen geradezu. Die eine Lehre sagt, wenn es 1889 gelungen wäre, die Demokratie in der Verfassung besser zu verankern, dann wäre Japan gefeit gewesen, dagegen in die Katastrophe der 30er Jahre und in den Zweiten Weltkrieg hineinzurutschen. Und die andere Lehre sagt gerade umgekehrt, weil die Verfassung zu viel demokratische Zugeständnisse gemacht hat, weil die Verfassung zu lax war in der Definition der Rechte des Kaisers und des hohen Adels. Deswegen waren in den 30er Jahren die Cliquen in der Lage, die Macht am Staate an sich zu reißen und Kaiser und Stände zu überspielen und Japan in die Katastrophe zu bringen. So kann man also unter dieser Perspektive sagen, dass es in Japan auch heute noch eine Diskussion über das Verhältnis von Monarchie und Demokratie gibt, die bei uns nicht mehr so breit geführt wird, glaube ich, und in die ich nun Kneißl hineinzusetzen versuche. Jetzt werden Sie natürlich fragen, wie kommt nun Kneißl nach Japan? Das wäre die nächste Frage. Die japanische Verfassung von 1889 beruht im Wesentlichen auf der preußischen Verfassung des Jahres 1850. Und diese Verfassung ist in den Jahren 1882, 1883 einer japanischen Delegation, die in Berlin weilte, bei Kneißl und seinem Assistenten, der hieß Alexander Mosse, ausführlich vorgetragen und erläutert worden. Und die Delegation ist also von Kneißl nach Japan zurückgereist und hat dann die Ausarbeitung der Verfassung von 1889 zu Ende gebracht, im Wesentlichen unter dem Einfluss der Gedanken von Kneißl. Und was damals Kneißl den Japanern gesagt hat, darüber haben die Japaner ausführliche Niederschriften gemacht, die sind erhalten, und es gibt aber auch eine kurze Zusammenfassung eines Delegationsmitgliedes. Und hier haben wir also die Kneißlschen Lehren in Kurzform, und dass das authentisch ist, dafür spricht schon, dass das Delegationsmitglied, das das aufgeschrieben hat, nachher bei der Ausarbeitung der Verfassung in Japan die führende Rolle gespielt hat. Das ist einer dieser japanischen Fürsten, deren Name ja jetzt keine Rolle spielt. Und Kneißl hat also nach diesem zusammenfassenden Bericht des Chefs der Delegation, der japanischen Delegation, Folgendes gesagt. Erstens, es ist darauf zu achten, bei der Verfassung, dass das Zentrum der Macht beim Monarchen liegt und keinesfalls beim Parlament. Die Macht des Monarchen soll sich rein organisatorisch konzentrieren darin, das Heer, Finanzen und auswärtige Angelegenheiten vollständig der Mitwirkung des Parlaments entzogen sind. Die Minister sollen nur dem Kaiser verantwortlich sein, und der steht auch an der Spitze der Verwaltung, die er nicht durch Gesetze lenkt, sondern durch Verordnungen. Diese Verwaltung allerdings muss eine Basis haben, die kaiserliche Verwaltung, in einem System der Selbstverwaltung, was von unten heraufkommt als Gegenorganismus. Und in diesem System der Selbstverwaltung müssen diejenigen, die mehr Steuern zahlen, auch mehr Rechte haben. Also das, was man im Staate braucht als Ausgleich gegenüber der Macht der Monarchie, ist in der Selbstverwaltung zu verankern. Das ist der soziale Ausgleich im Staat. Die Formel dafür wäre etwa, dass die monarchische Verwaltung eine soziale Selbstverwaltung in den Händen der höheren Stände ist und in den Händen des höheren Beamtentums. Und dieses Wort selbst, was der Verwaltung beigegeben wird, rechtfertigt es eben, dass man im Übrigen auf die Mitsprache des Parlaments völlig verzichtet. Nicht? Die Mitwirkung des Volkes an der Regierung muss eben nicht durch das Parlament gewährleistet werden. Und das wird schließlich in dem Plan, den Gneis den Japanern mitgibt, dadurch am deutlichsten, dass er sagt, es solle auch ein Staatsrat in Japan errichtet werden, als generelles Beratungsgremium des Monarchen, und darin sollen natürlich keine gewählten Vertreter sein, sondern Minister, hohe Beamte und Adlige. Das wäre dann eben die Spitze der Selbstverwaltung. Was dann für das Parlament bleibt, sind Mitspracherechte in Fragen des Vermögensrechts, des Wirtschaftsrechts, des Familienrechts, also insgesamt in Angelegenheiten des Privatrechts und dann auch noch im Strafrecht. Und der Rest ist eben Verwaltung. Das Parlament soll aber aus zwei Kammern bestehen, das lehrt Gneist auch, die sich gegenseitig kontrollieren. Ein Herrenhaus mit einem Drittel erblicher Abgeordneter und zwei Drittel vom König ernannten Mitgliedern. Und daneben eine Volksvertretung, die aber nicht nach einem freien und gleichen Wahlrecht gewählt werden soll, sondern nach einem Dreiklassenwahlrecht, in dem diejenigen, die die höheren Leistungen für den Staat erbringen, auch mehr Rechte haben. Eine solche Verfassung, das sagt Gneis dann schließlich auch, soll am besten vom Kaiser oktroyiert werden. Eine Nationalversammlung könnte nur das Konzept verwässern. Besonderes Gewicht legt Gleis dann im Grunde nochmal zusammenfassend darauf, dass die Volksvertretung in Finanzangelegenheiten kein Mitspracherecht haben soll. Das würde nur zu einer Abhängigkeit der Minister von der Parlamentsmehrheit führen, die man von vornherein verhindern müsse. Und eine effektive Verwaltung würde auch gehindert, wenn das Parlament das Budget kontrolliert. Denn die Verwaltung sei ja sowieso gezwungen, das Geld entsprechend den Gesetzen auszugeben. Und die Gesetze seien eben wichtiger als der Haushaltsplan. Das Ganze, wie gesagt, rechtfertigt sich dadurch, dass der Monarch die höheren Klassen je nach der Leistung für den Staat an der Leitung des Staates beteiligt. Die soziale Aufgabe des Staates wird dabei nicht verkannt, aber die soziale Aufgabe des Staates ist der Schutz der Schwachen in der Hand des Kaisers und in der Hand der höheren Stände. Aber die soziale Aufgabe des Staates ist etwa nicht die Beteiligung der Schwachen an der Regierung des Staates. An diesen Lehren sticht insgesamt gesehen schon am meisten ins Auge, mit welcher Sicherheit Gneist dem Parlament die Fähigkeit abspricht, für Gerechtigkeit im Staat zu sorgen. Und es fällt natürlich auch auf, wie selbstsicher und entschieden er gerade dem Monarchen diese Aufgabe anvertraut. Das gar kein Problem sein. Dabei hat er, was speziell Japan anbelangt, die Lage in Japan wohl verkannt. Denn nachdem der japanische Kaiser unter dem Tokugawa-System 300 Jahre total entmachtet war und seit 600 Jahren seiner Funktion im Wesentlichen entkleidet war, war eigentlich in Japan nichts mehr da an Monarch, worum man einen solchen Staat hätte gruppieren können. Und wenn man versucht, das heute zu beurteilen, müsste man sagen, das war vielleicht auch mit einer der Gründe. Also nicht, dass ein Monarch sowas nicht kann, sondern dass jedenfalls in Japan kein Monarch da war, der den Staat hätte aufrechterhalten können, war wohl einer der Gründe, die zum Scheitern geführt haben. Aber das führt jetzt etwas ab von Gneist. Ich glaube schon, dass diese Lage ist eigentlich, also diese Stellungnahme von Gneist ist eigentlich doch erfordert, dass man einmal überprüft, woraus sich eigentlich Gneists Misstrauen gegen den Parlamentarismus speist. Im Grunde war Gneis selbst 40 Jahre lang seines Lebens Parlamentarier. Also er hat von Jahre 1842 zunächst im Berliner Abgeordnetenhaus angehört und war schließlich auch Reichstagsmitglied und ist bis 1984 im Reichstag gewesen. Also 42 Jahre lang war er selbst Parlamentarier. Deswegen wäre es schon der Mühe wert, sich das genauer anzuschauen. Dazu will ich heute nur einige vorläufige Dinge sagen, will aber versuchen, das etwas einzubetten in eine Schilderung des Lebens von Gneis, damit man sieht, woher jemand seine Idee nimmt, der in dieser Zeit von Gneis nachdenkt über Demokratie und Monarchie. Also Gneis wurde geboren 1816 in Berlin. Er war Sohn eines Justizkommissars und eines Notars. Schule und Jurastudium hat er mit glanzvollen Ergebnissen absolviert. 1838 hat er promoviert, habilitiert ist er bereits 1839. Beides im Fach Rechtsgeschichte nebenher. Dann wurde er Gerichtsassessor beim Kammergericht und ab 1847 war er unbezahlter Hilfsrichter am Obertribunal. Er hat aber gleichzeitig eine politische Karriere begonnen, was etwas seinen Aufstieg in der Universität behindert hat. Er war nämlich seit 1943, ich habe eben was Falsches gesagt, Mitglied der Berliner Stadtverordnetenversammlung und nahm sogar als Mitglied der Bürgerwehr an der Revolution von 1848 teil. Als damals der Ministerpräsident die Bürgerwehr auflöste und die Nationalversammlung vertagte, da protestierte Gneis an der Spitze einer Delegation als Wortführer der Stadtverordneten im Ministerium und beim Prinzen von Preußen, also dem kartätschen Prinzen. Und es machte geltend, dass die Krone nicht das Recht habe, die Nationalversammlung zu vertagen und von sich aus eine Verfassung in Kraft zu setzen, weil die Nationalversammlung ein originäres Selbstversammlungsrecht habe. Und Gneis forderte damals eben sowohl das Selbstversammlungsrecht für die Nationalversammlung als auch das Recht auf Ausarbeitung einer Verfassung. Und damals protestierte er sogar gegen das geplante Dreiklassenwahlrecht. Als Reaktion darauf wurde Gneis aus dem Justizdienst entlassen. Er hatte sich damit also endgültig als Linksliberaler dekouvriert. Aber mit dieser Aktivität bei der Revolution von 1848 ist er nicht nur bei seinen konservativen Vorgesetzten in der Justiz angeeckt, sondern kurz darauf auch bei seinen liberalen Freunden, als er sich nämlich weigerte, den Steuerverweigerungsbeschluss mitzumachen. Das war ihm nun zu viel. Und er fürchtete nämlich, dass dieser Beschluss das Land nur in totale Verwirrung stürzen würde. Und deswegen ist er 1852 durch die liberalen Wahlmänner nicht wieder ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. In dieser Zeit ging es ihm also politisch und an der Universität nicht besonders gut. Gneis lebte da von seinen Einnahmen als Privatrepetitor von jungen Adligen, Studenten. Er wurde dann aber 1845 zum Professor ernannt, jedoch ohne Gehalt. 1851 bekam er erst ein Gehalt und 20 Jahre nach seiner Habilitation, nämlich 1858, bekam er erst einen Lehrstuhl. Er war eben zu seiner Zeit nicht nur ein Gneis, sondern ein unruhiger Geist. Das war der Spitzname, den ihm seine Freunde gaben. Später war er aber mehrfach auch Dekan und noch einmal Rektor. Sein Hauptfach an der Universität übrigens war zunächst, das habe ich ja schon gesagt, das römische Recht, also das Pandektenrecht. Und seine Vorlesung über Pandektenrecht hat er nicht publiziert, aber es gibt eine sehr ordentlich mitgeschriebene Nachschrift dieser Vorlesung. Vielleicht gibt es mehrere, eine davon besitze ich halt und will versuchen, das irgendwann mal zu edieren. Ich glaube, damit könnte man dann vielleicht auch, wenn man sieht, wie jemand das römische Recht schildert und seine Geschichte, kann man natürlich wertvolle Rückschlüsse auf die grundsätzlichen Vorstellungen über Recht und Staat gewinnen. Ich glaube, das wäre eine schöne zusätzliche Quelle über Gneis. Gneis blieb daneben aber weiter aktiv in der Politik. Er wurde dann auch wieder Stadtverordneter, wurde 1859 ins preußische Abgeordnetenhaus gewählt, war dann erst in der liberalen Fraktion, dann in der Fortschrittspartei und wurde schließlich bei der Konstituierung des Deutschen Bundesreichstags Abgeordneter, also schon ab 1867 im Norddeutschen Reichstag. Da gehörte er dann schließlich zu der nationalliberalen Partei, also der, in Anführungsstrichen muss man ja sagen, Regierungspartei. Im preußischen Abgeordnetenhaus hat Kneißl noch einmal eine unruhige Zeit, muss man sagen. In dem Streit über das Budget zur Vergrößerung des Heeres war er der Wortführer der liberalen Opposition, die die Rechte des Parlaments bei der Feststellung des Haushaltes erbittert verteidigt. Und es gibt also wunderbare Wortgefechte mit Rohn, die auch irgendwo abgedruckt sind. Allerdings schlägt sich 1867 auf unklare Weise, vielleicht unter dem Eindruck der Persönlichkeit von Bismarck, Kneißl auf die Seite der Nationalliberalen und ist einer von denjenigen, die Bismarck Identität gewähren wollen. Und schließlich im Reichstag später ist er sogar bereit, bei der Frage der Mittel der Bewilligung für das Heer nicht nur das Septennat zu gewähren, sondern da wäre er sogar bereit gewesen, ein Eternat der Heerverwaltung zu gestehen. Ab 1867 unterstützt aber Kneißl Bismarcks Kampf in jeder Hinsicht, nicht gegen alle Reichsfeinde, gegen Jesuiten, er ist für die obligatorische Zivilehe, für die Simultanschule, unterstützt die Gesetze gegen die Sozialdemokraten und ist natürlich auch aktiv bei der Verwaltungsreform und auch ein aktiver Befürworter von Bismarcks Sozialpolitik. Über die sozialpolitischen Aktivitäten von Kneißl könnte man auch noch etwas sagen. Der Platz, von dem aus er die Sozialpolitik betrieb, war in erster Linie der 1844 gegründete Zentralverein für das Wohl der arbeitenden Klassen. Dieser Verein gab eine Zeitschrift heraus, der Arbeiterfreund, und da wurden eben die wichtigen Themen der sozialen Verwaltung der Zeit diskutiert, also Gesundheitspflege, Altersvorsorge, Waisenhäuser, Schulen, Hilfs- und Unterstützungskassen, aber auch Waschhäuser, Badehäuser, auch die Frauenfrage und so weiter. 1873 wurde dann Kneißl der erste Präsident des neu gegründeten Vereins für Sozialpolitik, Seite an Seite mit Schmoller und Brentano, und so kam er in Kontakt mit den Kathedersozialisten. Dann wurde er 1875 nebenamtlicher Richter am damals eingerichteten preußischen Oberverwaltungsgericht, durch dessen Rechtsprechung ja unter besonderer Mitwirkung von Kneißl im Grunde das moderne Verwaltungsrecht eigentlich erst so recht geschaffen wurde. Auf welcher sozialpolitischen Begrifflichkeit beruhen nun diese Ideen? Was sind die Vorstellungen von Kneißl? Kneißl selbst sieht die historische Situation um die Mitte des 19. Jahrhunderts so, dass die Hauptgegensätze bestimmt werden von Konservativen auf der einen Seite und von den bürgerlich-liberalen Kräften auf der anderen Seite. Und um das richtig zu platzieren, sagt Kneißl, der aufgeklärte Absolutismus des 18. Jahrhunderts hätte alle Volkskräfte vollständig in den Dienst des Staates eingespannt und hätte es aber als Gegenleistung übernommen, das ist jetzt wieder ein wörtliches Zitat, die Beglückung der Völker zu garantieren. Kneißl sagt aber, das ist im Grunde als aufdringliche Bevormundung empfunden worden. Kneißl sagt, das war eine bedingungs- und schrankenlose Unterwerfung des Einzelnen unter die Forderungen des Gemeinwohls. Und eine Änderung ist dann weiter nach der Analyse von Kneißl eingetreten unter dem Einfluss von Kants kategorischem Imperativ, wonach die Freiheit des Individuums den Vorrang hat und das Individuum sich nur insoweit einschränken lassen muss, dass gewährleistet ist, dass jeder die gleiche Freiheit genießen kann. Kneißl sagt, daraus ist eine neue Staatsauffassung entstanden, die aber auch wiederum völlig einseitig war, weil sie nämlich den Staat darauf beschränkte, die Rechte des Individuums zu schützen. Und Kneißl sagt, auf diese Weise wurde im Grunde aus dem Staat nur ein juristischer Bürgerverein, und das kann natürlich auch nicht genug sein, der hätte ja eigentlich gar keine Aufgaben gehabt. Dazu kam aber zu Kneißls Zeit dann etwas Neues, etwas Drittes, eine dritte Staatslehre. In den Augen der dritten Staatslehre hatte die Monarchie versagt im Absolutismus. Und in der Sicht dieser dritten Staatslehre konnte auch die Demokratie nur zu einer Diktatur der besitzenden Klassen führen. Und dem setzt also die dritte Theorie, nämlich die Theorie von Kommunismus und Sozialismus, dass die Diktatur des Proletariats als einziges Mittel zur Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit entgegen. Und in diese drei Systeme will nun, zwischen diese drei Systeme will nun Gneist seinen Staat platzieren, der zunächst die Rechte des Individuums schützen muss, der dann aber auch aktiv Wohlfahrtszwecke und Kulturzwecke zu verfolgen hat, wie Gneist es nennt, ohne aber dabei in das andere Extrem zu verfallen, dass der Einzelne den schrankenlosen Forderungen des Gemeinwohls unterworfen wird, und wenn einem das gelingt, vermeidet man jede Diktatur von Klassen, sowohl die Diktatur der Klassen der Besitzenden als auch die Diktatur des Proletariats. Damit ist im Grunde für die tägliche Arbeit des Staates in der Sicht von Gneist etwas erreicht, was inhaltlich ja nicht so sehr weit entfernt ist von dem, was wir heute einen sozialen Rechtsstaat nennen würden. Und mit einer gewissen Berechtigung muss man schon Gneist zu einem der ersten Theoretikern dieses Sozialstaates zählen. Aber das, was eben auffällt heute daran, ist, das war ja unser Ausgangspunkt, ist, dass das wichtigste Instrument der Herstellung dieses Sozialstaats die Monarchie ist und keineswegs die parlamentarische Demokratie. Bei dieser Auseinandersetzung muss man vielleicht der Vollständigkeit halber auch noch sagen, dass Gneist eigentlich auf die Widerlegung eines kommunistischen Staatsmodells nicht besonders viel geistige Kraft verwendet hat. Also erstens wäre die Herrschaft einer Klasse in seinen Augen noch schlimmer gewesen als die absolute Monarchie. Und zweitens war wohl zu seiner Zeit die Gefahr nicht sehr groß, dass der vierte Stand den Staat an sich reißen könnte. Allerdings war ihm klar, dass man in dieser Hinsicht vorsichtig sein musste. Das hatte sich ja ein bisschen auch schon gezeigt in dem Moment, wo die 48er Revolution in Berlin unsicher wurde. Und deswegen hat er ja auch Bismarcks Sozialistengesetzen zugestimmt. Aber ich glaube, als geistige Macht hat er den Sozialismus eigentlich nicht so ernst genommen, wie von mir aus Stahl, der dem ja eine gründliche Widerlegung gewidmet hat. Das hat Gneist noch nicht für notwendig gehalten. Aber Gneist war auf der anderen Seite sich natürlich auch darüber im Klaren, dass auch die Ultrakonservativen ihre Glaubwürdigkeit verloren hatten mit der Zunahme der Probleme, die die industrielle Revolution in ihrem Gefolge gehabt hatte. Und wenn man dann also das Gelände so sondiert, bleibt eben über als Hauptgegner die liberale parlamentarische Demokratie. Dagegen hat er anzugehen. Gegen deren Gefahren hilft also nur die Überlegenheit eines an Parteiinteressen nicht gebundenen unparteiischen Königtums, das aber im Volke verankert werden muss durch die Selbstverwaltung. Gneist definiert diese Selbstverwaltung als die bürgerschaftliche Beteiligung der besitzenden Klassen an der Ausübung der öffentlichen Gewalt nach Maßgabe der Gesetze. Die Gefahr, dass daraus eine Diktatur der besitzenden Klassen wird, muss verhindert werden. Und dazu ist in der Lage einmal das Königtum und zum Zweiten eben die soziale Verpflichtung der besitzenden Klasse, die sich darin offenbart, dass die besitzende Klasse den Angehörigen der darunterliegenden Schicht, der Schicht der Arbeit, den Zugang offen lassen muss und im Grunde positiv für den Zugang und für den Aufstieg der Arbeiterklasse in die höheren Klassen sorgen muss, nämlich durch Erziehung und durch Ausbildung, eben durch soziale Verwaltung. Dass das so funktionieren konnte, das beruhte darauf, dass einfach historisch vorgegeben war, in der Sicht von Gneist, dass der Staat in feste Stände gegliedert war. Das war eine soziologische Tatsache, nämlich es gab den Stand der Arbeit und es gab den Stand des Besitzes. Der Stand des Besitzes wurde repräsentiert durch den Kapitalismus, der Stand der Arbeit durch den Kommunismus und Sozialismus, aber beide für sich waren, wie gesagt, zu bekämpfen. Sowohl Diktatur des Kapitals als auch Diktatur des Proletariats waren unmöglich. Es ging gegen die Alleinherrschaft einer dieser beiden Klassen und wenn es darum ging, konnte Gneist auch ganz scharf werden und er wetterte je nach Richtung einmal über die Dummheit der Aktionäre, konnte aber durchaus auch gegen seine ehemaligen linksliberalen Freunde Vokabeln verwenden wie juristisches Proletariat. Das war eben ein Teil der linken, der liberalen Fraktion in der Paulskirche. Das war für ihn das juristische Proletariat. Also die Stände, die vorgegeben sind, müssen so angeordnet werden im Staat, dass die Widersprüche aufgehoben werden. Und dabei treten natürlich Spannungen auf und auf zunächst mal unerklärliche Weise ist nur das Königtum in der Lage, diese Spannungen zwischen den Klassen zu überwinden. Und zwar deswegen, weil das Königtum die einzige Stelle im Staat ist, von der man mit Recht erwarten kann, dass für sie das Prinzip der Pflicht höher steht als das Prinzip des Rechts. Wenn man alle Bürger ohne weiteres einspannen könnte in ein richtig verstandenes System von sittlichen Pflichten gegenüber dem Staat und gegenüber dem Mitmenschen, dann würde es gleichsam des Königtums nicht bedürfen. Aber die einzige Stelle, wo man sich mit Erfolg dran wenden kann, wenn man erhofft, dass der Pflichtgedanke im Staat ernst genommen wird, ist eben das Königtum. Und deswegen vertraut Gneist in vollem Umfang auf das Königtum. Jetzt ist die Frage aus heutiger Sicht natürlich die, dass Gneist die Möglichkeiten des Königtums ja wohl überschätzt hat und wir würden ja vielleicht auch bereit sein zu sagen, dass er das unterschätzt hat, was die Demokratie leisten kann. Aber für Gneist war es eben so, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass die schwankende Herrschaft wechselnder Majoritäten im Parlament, das ist auch eine der Vokabeln, die er dafür verwendet, dass die wirklich in der Lage sein sollte, dafür zu sorgen, dass der Staat organisiert wird auf dem Prinzip der Vorrangs der Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, wobei er, was er seltener artikuliert, ja im Grunde, wenn man die Linie weiterzudenken versucht, vom Absolutismus, den dann etwa Christian Wolff gerechtfertigt hat, über Kant zu der Zeit von Gneist, dann wäre ja die Zwischenstellung die von Hegel etwa, der wird aber eigentlich dann doch weniger zitiert, als man vermuten würde. Gneist selbst ist komischerweise mit dieser Vorstellung so ideal und so harmonisch, dass auch alles angelegt war, bei allen Seiten auf Widerspruch gestoßen. Wenn man mal versucht, so den Horizont abzuschreiten, das Zentrum hat ihm vorgeworfen, er hätte den Staat und die Gesellschaft entchristlichen wollen. Er wollte aber, wie er sagt, im Grunde nur gegen die Anmaßungen der Jesuiten vorgehen. Die Sozialdemokraten haben ihm auch sehr misstraut, und zwar insbesondere wegen seiner Vorliebe für England, wo er allerlei Positives zu beobachten glaubte in seinen Büchern. Aber für die Sozialdemokraten war natürlich England das Mutterland des Kapitalismus. Dann war die offene Frage, wie man eigentlich das englische Vorbild dauernd preisen kann und trotzdem gegen eine volle Demokratisierung sein kann. Also an dieser Widersprüchlichkeit ist er bei den Sozialdemokraten gescheitert. Und er selbst hat sich darüber beklagt, er hat gesagt, die Sozialdemokraten, die hätten gesagt, er gehöre zur Reaktion, er vertrete den Absolutismus, er sei ein Mitglied der Partei des Junkertums, er gehöre zur Geheimratspartei und so weiter. Aber die Rechten, von denen sagt er, die würden ihn auch beschimpfen. Für die wäre ein Wühler, ein Revolutionär, ein Anarchist, ein Republikaner, ein Königsmörder und auch ein Demokrat. Das Wort Demokrat erscheint also auch ganz harmlos in der Liste der Schimpfworte neben Königsmörder. Aber wenn man genau hinguckt, ist eigentlich die Kritik von Seiten der Rechten weniger scharf als die von links, wo er ja aus heutiger Sicht dann vielleicht hinsichtlich seiner sozialen Forderungen doch eher gehöre. Der Grund war wohl im Prinzip doch, dass er zu den Nationalliberalen gehörte, die nach 67 ihren Frieden mit dem Bismarckreich gemacht hatten. Und während er den Linken nicht konsequent genug war, wie sie natürlich richtig gesehen haben, haben die Rechten vielleicht auch mit einem gewissen Recht in Gneisforderungen ja doch eigentlich nur eine relativ harmlose Anzahl von väterlich fürsorgerischen Maßnahmen gesehen, von sozialen Wohltaten gegenüber den schwächeren Schichten des Volkes, die im Prinzip eben die Herrschaft, so wie sie bestand, nicht tangierten. Und wenn man das so betrachtet, hat vielleicht dann doch der Kronprinz Wilhelm, der später Wilhelm II. Recht, wenn er an seinen Großvater, also an Wilhelm I., über Gneist schrieb, dieser Gneist sei jetzt loyal und durch gouvernemental. Wichtig wäre jetzt im Grunde noch ein drittes Kapitel, ich weiß nicht, ob das zu weit führt, vielleicht kann ich Ihnen noch einen kleinen Vorgeschmack davon geben, wo man ein bisschen versucht, die philosophisch-historische Beweisführung von Gneist zu durchleuchten, die zu diesem Ergebnis führt. Nicht? Wie macht man das eigentlich, wenn man mit solcher Sicherheit darauf vertraut, dass das Königtum der richtige Hort ist für die Erfüllung der Pflichten aller gegen alle im Staate? Dazu vielleicht noch ein paar Bemerkungen. Also das Erste ist, dass man in dem alten Gegensatz oder in dem alten Hin und Her zwischen Pflicht und Recht von Wolff zu Kant und Hegel sich eindeutig auf die Seite derer stellt, philosophisch gesehen, die das Pflichtprinzip an die erste Stelle setzen und nicht das Rechtsprinzip. Natürlich muss man in der Formulierung Kompromisse machen, nur die Pflicht garantiert die bürgerliche Freiheit. Und wenn man das so sieht, muss man etwas vorsichtig sein, wenn man heute einfach das Stichwort der Rechtsstaat zitiert. Das ist für Gneist nicht der Staat, der Rechte freisetzt. Er wollte ja gerade nicht den rechtlichen Bürgervertrag, sondern der Rechtsstaat ist der Staat, der zunächst mal den Befugnissen von Regierung und Verwaltung Grenzen setzt, der aber auch dem Individuum Rechtsgrenzen setzt bei seiner Aktivität. Und auf diese Weise ist der Rechtsstaat eben in der Lage, aus der Trennung von Staat und Gesellschaft wieder einen Gesamtorganismus zu machen, der im Grunde durch das Zwischenglied der Selbstverwaltung zusammengehalten wird, die zwischen dem Staat steht, der etwas idealisiert wird, und den verschiedenen Klassen der Gesellschaft. So ist also die Selbstverwaltung das Mittel, das dazu führt, dass alle Klassen eingegliedert werden können in einen, was auch eine große Rolle spielt, in einen deutschen Nationalstaat. Und deswegen ist neben dieser philosophischen Überlegung auch nicht ganz sinnlos, wie er historisch gesehen rechtfertigt, dass das Königtum das Zentrum der Staatsgewalt ist. Dazu greift er weit zurück. Ich will vielleicht nur ganz kurz auf die erste Etappe eingehen. Es ist nämlich so, dass der erste Staat in dem Sinne, wie sich Gneist es erträumt, gegründet worden ist von der christlichen Kirche zur Völkerwanderungszeit. Das war das erste Mal, dass eine Organisation hingeht und vergesellschaftete Gebilde schafft, die man als Staat bezeichnen kann, die getragen sind von dem Gedanken, von den Pflichten der Menschen gegen den Menschen und von der Liebe. Es ist reiner Zufall, wenn ich das für die Katholiken sagen darf, dass ich damit an das gestrige Evangelium anknüpfe. Aber ich finde es trotzdem nicht ganz unpassend. Und aus diesem kirchlichen Staat ist dann auch schon in der Völkerwanderungszeit, in der Sicht von Gneist, das fränkische Königtum als eine genuine Schöpfung des germanischen Volksgeistes, die aber inspiriert war von den Lehren der Kirche, hervorgegangen. Und zwar ist es so, dass der Monarch in dieser Völkerwanderungszeit zwar aus den gesellschaftlichen Machtkämpfen hervorgeht, und der König steht auch an der Spitze der herrschenden Klasse und beherrscht die Gesellschaft, aber er tut dies nur als Vertreterin der Interessen der Gesamtheit. Der König alleine ist in der Lage, auf Rechtsgleichheit zwischen den verschiedenen Geschichten der Gesellschaft zu achten und die Schwachen zu schützen. Und die Frage wäre ja, woran denkt Kneißl, wenn er glaubt, dass eben die fränkischen Staatsgründungen, die irgendwie im Zusammenhang stehen mit einer Organisation der Kirche in der Völkerwanderungszeit, woran denkt er, wenn er glaubt, dass da ein geistiger Zusammenhang besteht? Das muss man leider etwas selbst nachliefern, nicht? Kneißl kann an der entscheidenden Stelle eigentlich nur sagen, dass die Ungleichheiten der Völkerwanderungszeit unter dem Einfluss kirchlicher Lehren dazu geführt haben, dass sich instinktiv ein Heerführer- und Richteramt entwickelt habe, woraus dann das Königtum entstanden sei. Jetzt wäre eigentlich dann die allerletzte Frage, kann man Kneißl abnehmen, dass er dabei ehrlich gehandelt hat, oder hat er vielleicht irgendwas da reingelesen in die Geschichte, was beim besten Willen nicht drinsteckt? Dazu müsste man im Grunde weitere Forschungen betreiben. Nicht? Es klingt so an, er denkt natürlich schon an die Taufe von Chlodwig, dass das eine wichtige Etappe war hin bei der Entstehung zum fränkischen Königtum. Irgendwie spielt auch eine Rolle, dass Bonifatius Pippin gesalbt hat, dass Karl der Große nach Rom gegangen ist, um sich die Krone, um die Krone aufgesetzt zu bekommen, und dass immer die Kirche dabei eine Rolle gespielt hat. Aber sehr explizit sagt er das nicht, sodass also im Grunde dann bei der ganzen Beweisführung schließlich der geschichtliche Teil, der es rein seitenmäßig am meisten Platz einnimmt, in meinen Augen eigentlich der schwächste ist. Aber ich kann trotzdem nicht verhehlen, dass ich insgesamt bei meiner Beschäftigung mit diesem Gegenstand so ein gewisses Interesse dafür zumindest bekommen habe, mich mal reinzuverdenken in die Gedankenwelt von mir aus des letzten zähen und verbissenen Gegners des parlamentarischen Regierungssystems, der das 19. Jahrhundert fast noch überlebt hat. Und vielen Dank für Ihre Geduld dabei, mir zuzuhören. Molte grazie. Io non starò certo a dire, sappiamo già dall'inizio che tutti i relatori sono lucidi, chiari, eccetera, eccetera. Perfetto, questa cosa su Kneißl, secondo me, va benissimo. Un po' lunga, ecco, bisogna che cerchiamo di stare una mezz'ora, però molte grazie, professor Lui. Adesso vai subito a Cianferotti. Scusa, si potrebbe forse fare un piccolo intervallino, non so. Diciamo subito dopo. No, perché stiamo a ascoltare per un'ora e mezzo. No, facciamo dopo. No, e lo skipper sono io. Questo è il concetto fondamentale. Dopo. A meno che tu non abbia delle urgenze. Io vi volevo risparmiare. No, ma... no, no, no, no.